Hier ist das anarchistische Radio. Wir sprechen heute mit der anarchistischen Jugend Siegen, denn am 10. März gab es in Siegen eine Hausbesetzung. Und da wäre zuerst einmal die Frage, was waren denn so eure Beweggründe, ja, das genau. Haus zu besetzen? Also wir haben die alte Seuchenstation in Siegen besetzt. Die war mehrere Jahre verlassen und sollte dann für den Bau einer neuen Unimensa abgerissen werden. Dies wollten wir nicht so hinnehmen, da die Stadt dies damit begründete, dass sie damit die Stadt attraktiver machen wolle und generell die Siegener City damit auch attraktiver für StudentInnen und andere Menschen. Wir dadurch aber vermuten, dass dadurch der Immobilienmarkt weiter in die Höhe getrieben wird, die Mietpreise weiter in die Höhe getrieben werden und dass damit kurz gesagt die Gentrifizierung in Siegen weiter ihren Lauf nimmt. Damit wollten wir aber nicht sagen, dass wir gegen günstiges Essen für Studenten sind. Das haben wir auch nach viel Kritik, die wir dafür für diesen Punkt bekommen haben, reflektiert. Und wir wollten damit einfach als anarchistische Jugend selber ein Zeichen setzen und damit gar nicht wirklich andere Menschen oder anderen Menschen das Recht, günstig zu essen, absprechen. Wir hatten nämlich vor, dort neben einem Wohnprojekt ein selbstverwaltetes Jugendzentrum zu errichten, da in Siegen oft die Rede davon war, dass der Siegener Bahnhof beispielsweise eine No-Go-Area sei und dass es dort zu kriminell wäre. Wir sahen darin, dass wir die Wurzel des Problems lösen wollten und die Wurzel war eine Perspektivlosigkeit für Jugendliche, die dann darin endete, dass der Siegener Bahnhof so ein Hotspot dafür wurde, um dort Saufgelage abzuhalten und auch sonst andersweitig Straftaten zu begehen. Und wir dann durch diesen Freiraum, den die Jugendlichen direkt in der Siegener Innenstadt haben können, sich dort zurückziehen können, um nicht unbedingt in Siegen am Bahnhof solche Treffen abzuhalten und dadurch dann zu versuchen, diese No-Go-Area, womit ich eigentlich gar nicht übereinstimme, oder beziehungsweise diese Perspektivlosigkeit in Siegen ein bisschen zurückzubekommen. Genau. Hatte eure Aktion auch mit dem Wohnungsmarkt zu tun? Wie sieht es denn im Wohnungsmarkt in Siegen gerade so aus? Die Aktion war auf jeden Fall stark damit begründet, da der Wohnungsmarkt echt miserabel geworden ist. In der Siegener Innenstadt zu wohnen ist eigentlich nur noch möglich, wenn man reiche Eltern hat und am besten noch Student ist. Ansonsten wird das echt arg schwierig. Ich erlebe selbst, ich musste 7,5 Kilometer raus aufs Land ziehen. Da ist nichts, da ist nicht mal ein Zigarettenautomat in der Nähe. Ich habe eine halbe Stunde Fußweg über den Berg bis zum nächsten Geschäft. Und so geht es leider auch vielen anderen Leuten, die jetzt schon stark aus der Stadt verdrängt werden. Vielen Menschen ist auf jeden Fall aufgefallen, dass die Mietpreise nach oben gegangen sind. Du musst mittlerweile mit 7 bis 11 Euro pro Quadratmeter rechnen. Und es fällt auch generell im Siegener Stadtbild auf, dass je weiter es in die Innenstadt geht, je teurer die Wohnungen werden, wie es eigentlich ja natürlich auch überall ist. Genau, kommen wir jetzt zum Verlauf eurer Aktion. Erzählt einfach mal so ein bisschen, wie es gelaufen ist. Ja, wir kannten das Objekt bereits schon länger, waren auch im Vorfeld schon öfters mal da drin, da die Türen immer offen standen. Ja, kam dann halt irgendwann auf die Idee der Besetzung. Am 10. März sind wir dann halt ins Haus rein. Wir sahen halt Potenzial in dem Haus, denn es war komplett fertig renoviert, es war ja eigentlich bezugsfertig zum großen Teil, es hatte kein Strom und Wasser, aber das Haus war in einem Top-Zustand, sodass wir da drin Potenzial sahen, etwas umzusetzen. Im Verlauf der Besetzung haben wir erstmal geguckt, dass wir nicht plötzlich Besuch von unerwünschten Gästen wie zum Beispiel Nazis bekommen könnten, haben dann recht schnell über Facebook mitgeteilt, dass das Gebäude ab sofort besetzt ist. Im Verlauf des Tages kamen auch einige Unterstützerinnen vorbei, die uns auch ihre Solidarität ausgedrückt haben. Über Facebook und Twitter kam auch sehr viel positive. Wir haben viel Solidarität bekommen, ja, aus verschiedenen Städten und auch aus der Schweiz. Das hat uns sehr gefreut. Genau. Eigentlich ist auch der ganze Tag komplett friedlich verlaufen. Er war sehr entspannt. Da hatten wir Zeit durchzuschnaufen und zwar auch kein Moment an diesem Tag an sich irgendwie eine Gefahr in der Luft, die wir spüren konnten. Es ist war komplett entspannt gewesen. Dementsprechend entspannt haben wir uns dann in den Abendstunden, so, ja, ich würde sagen gegen 9 Uhr, schon bereit gemacht, um zu schlafen, haben Isomatten ausgerollt, saßen dann noch in einer gemütlichen Runde, waren uns am Unterhalten und plötzlich fiel uns von außen Blaulicht auf. Ja, dementsprechend aufgeregt, versuchten wir die Situation einzuschätzen. Wir haben uns erstmal angeguckt, da waren zwei PolizeibeamtInnen, die dort, so wie wir augenscheinlich sahen, sich erstmal das Objekt anschauen wollten, wo wir dann auch entschieden haben, wir werden da nichts unternehmen, weil wir im Vorfeld gesagt haben, dass diese Besetzung friedlich ablaufen wird und das wollten wir auch beibehalten. Da dachten wir halt, ja, die schauen sich das Gebäude an und wollen mal schauen, wie die Lage dort ist. Aber im Verlauf des Abends gegen 22 Uhr waren mehr PolizistInnen angerückt, 3-4 Wagenbesetzungen ungefähr vor Ort gewesen. Es gab zivile Streifen. Ja, genau. Zivile Streifen auch. Die Polizei ging von insgesamt 30 bewaffneten Besetzern aus, genau. Was wir es wurde ziemlich gesagt, ironisch fanden. Es wird vermutet, dass dort 30 gewaltbereite, bewaffnete AFAs drin sitzen, was auch immer, obwohl wir eigentlich nur 6 Jugendliche darin waren, die mal ein Zeichen setzen wollten und was umsetzen wollten, wo wir uns gedacht haben, was dachte der sich denn? Der wollte da Polizeihunde reinschicken und alles Mögliche, weil sie nicht wussten, was für Personen dort sich in dem Gebäude befinden, bei 6 Jugendlichen. Okay, und wie ist dann die Räumung konkret abgelaufen? Wir hatten uns in einem kleinen Raum verschanzt, wollten dort eigentlich abwarten, bis die Cops abgezogen sind und erstmal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Was leider nicht der Fall gewesen ist. Die Polizei hat dann über 1,5 Stunden versucht, in den Eingangsbereich einzudringen, haben diesen freigeräumt und sind anschließend ins Haus. Dort sind vorher 3 Personen freiwillig rausgegangen und 3 weitere Personen blieben dann in dem Gebäude. Diese wurden dann auch nach dem Eindringen der Polizei mal mehr, mal weniger gewaltsam versucht, da rauszudrängen. Unter anderem wurde eine minderjährige Person sehr gewaltsam auf den Boden gedrückt, mit dem Gesicht voran. Währenddessen wurde die Person angeschrien, sie solle doch jetzt aufstehen, was ihr in diesem Moment natürlich absolut nicht möglich war. Also der Einsatz der Polizei, man sah den Polizistinnen an, dass sie sehr angenervt waren, dass sie überhaupt da sein mussten. Und dies haben sie eindeutig an den Aktivistinnen ausgelassen. Und durch die Polizei kam auch eine aggressivere Grundstimmung in dieses Gebäude rein, die eigentlich vorher gar nicht vorgeherrscht hatte. Diese minderjährige Person wurde auch anschließend per Würgegriff durch den Flur gezogen. Als diese rausgetragen wurde, da die sich nicht freiwillig aus dem Gebäude entfernen wollte, wurde sie zu einem Polizeiauto hingetragen und im Nachhinein wurden ihr noch Handschellen angelegt, was eine komplett unnötige Aktion war, da dieser Mensch die ganze Zeit geäußert hat, dass dieser friedlich ist und keinem was antun möchte. Besondere Brisanz hat das natürlich dadurch, dass es kein erwachsener Mann war, sondern ein Jugendlicher, der dort so Polizeigewalt erlebt hat. Wie geht's jetzt weiter mit Hausbesetzung in Siegen zum Beispiel? Dieses Kapitel ist natürlich fürs Erste abgeschlossen mit der solchen Station, aber wir sind immer noch motiviert und können nur sagen, to be continued. Okay, coole Aktion auf jeden Fall. Vielleicht kommen wir nochmal allgemein zu eurer Gruppe. Seit wann gibt's euch jetzt und wie würdet ihr euch allgemein beschreiben? Uns gibt's jetzt seit knapp einem Jahr. Sommer 2017. Ja, Sommer. Unseren ersten wirklichen Auftritt als Gruppe hatten wir letztes Jahr auf dem Nevros, wo wir auch direkt mit kurdischen Personen in Kontakt traten, die unsere Unterstützung sehr feiern. Ja, im Laufe der Sommermonate sind wir dann viel durchs Land gefahren, haben zum Beispiel den Squad in Bochum besucht, sind viel auf Demos unterwegs gewesen. Wir bezeichnen uns allgemein als libertäre oder anarchistische Jugendgruppe. Wir bestehen zum Großteil aus Jugendlichen oder eigentlich nur aus Jugendlichen, die sich zusammengefunden haben, um ein Kollektiv zu bilden. Da wir uns jetzt nicht wirklich als geschlossene Gruppe beschreiben würden, sondern ein Kollektiv, um in Siegen Jugendarbeit oder Jugendbedürfnisse per direkter Aktion auf die Straße zu bringen. Dabei antirassistische, antisexistische und antifaschistische Arbeit leisten, da dies unseren Grundsätzen entspricht. Vielleicht noch als letzte Frage, wie kann man bei euch mitmachen? Das hört sich ja alles spannend an für HörerInnen, die jetzt vielleicht Lust bekommen haben. Ja, genau. Auf jeden Fall kann man uns einfach eine Nachricht schicken über unsere Facebook-Seite, einfach anarchistische Jugend Siegen, sonst auch per Mail oder wir haben auch im VEB in Siegen offene Theken, wo jeder Mensch gerne eingeladen ist, vorbeizukommen und uns anzusprechen. Wir freuen uns auf jeden Fall über Menschen, die sich dazu motivieren können, auch sich bei der anarchistischen Jugend zu engagieren. Ja, dann danke euch fürs Interview. Ja, gerne.